Am 29. September fand im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang das 11. Seminar über architektonische Ästhetik statt. Daran nahmen die Funktionäre, Architekten, Techniker, Lehrer, Forscher und Konstrukteure der betreffenden Bereiche teil. Die Redner erklärten die unsterblichen Verdienste vom Genossen Kim Jong-un, der im letzten Jahr die größte Blütezeit des Bauwesens einleitete und die großen monumentalen Bauwerke, die unter der weisen Führung der Partei der Arbeit Koreas dem Aussehen der zivilisierten sozialistischen Nation entsprechend errichtet wurden. Außerdem erläuterten sie wissenschaftlich-technisch die Fragen für die Schaffung der originellen Bauwerke koreanischer Prägung.